أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد macht inshallah alle rot, barakallahu fik. Okay. Abschnitt, also Ibn Rajab sagt Abschnitt, es ist bereits gefolgt, dass die Taten unter die Begrifflichkeit des Islams und auch die Begrifflichkeit des Imans fallen. Und wir erwähnten, was darunter fällt von den äußerlichen Taten der Gliedmaßen. Und es fällt auch unter der Begrifflichkeit auch die innerlichen Taten der Gliedmaßen. So, fällt darunter die Taten des und es fällt unter die Taten des Islams die der Ikhlas, der Dien für Allah Azza wa Jal, das heißt, dass man der Dien nur Allah Azza wa Jal gebührt und die Nasiha, yani den Rat für ihn und für seine Diener, also für Allah und für seine Diener, und dass man ein wohltuendes Herz oder einen reinen Herzen für die Diener Allahs vor Betrug, Neid und Groll hat und alles, was darauf folgt von den Arten des Leides. Also, dass man zu den Muslimen kennen Groll, Neid oder Groll, Neid oder Betrug gegenüber keinen Muslim sowas antut. Das fällt alles unter die Begrifflichkeit des Imans und auch unter der Begrifflichkeit des Islams. Und das sind von den innerlichen was? Von den innerlichen Taten. Dass ich keinen Neid empfinde, dass ich Liebe empfinde. Das sind alles innerliche Taten. Okay? Es fällt auch darunter, es fällt unter der Begrifflichkeit des Imans auch, dass die Herzen erbeben oder dass die Herzen Angst haben oder dass die Herzen in Demut fallen beim Gedenken Allahs Azza wa Jal. Ja? Und wenn sie seine Ermahnung in seinem Buch und seinem Buch hören. Suat fragt, wo das mit dieser Gefangenen ist. Ich habe geschrieben, sie sitzt in Brooklyn. Wo kann sie diese Bericht sehen? Auf deiner Seite, ne? Auf deinem Blog. Also wenn die nicht weiß, wo die ist, dann hat sie irgendwas falsch gemacht. Mit der Schwester oder was? Die Afin, wie heißt sie? Afia Sadiki. Sie weiß nicht über Afia Sadiki Bescheid? Also sie fragt. Subhanallah. Auf deinem Blog? Hä? Auf deinem Blog? Nein. Ich kann ja die Informationen schicken, aber das ist auch, sind Informationen, die im Internet sind. Die kann jeder zugreifen, das sind keine. Du musst so schnell. Oh, warte kurz. Die Internetverbindung ist wieder ausgefallen. Hm. Mach über Dings, über Handy. Gib mir den Akku von dort. Ja. Der kleine. Das habe ich dir gestern gegeben. Oh. Ja. Hört man mich inshallah wieder? Okay, wunderbar. Es fällt auch unter der Begrifflichkeit des Imams fällt auch, dass die Demut des Herzens beim Gedenken Allahs und beim Hören seines Buches. Und dass der Iman dadurch steigt. Das haben wir alhamdulillah alles gelesen und gehört gestern. Das haben wir alles alhamdulillah gestern durchgemacht. Heute machen wir weiter, inshallah. Mit dem Hadith von Umar ibn Khattab radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, das er sagte, wer sich freut über seine Hasana, über seine gute Tat und er ja, es gefällt ihm nicht oder es erzürnt ihm oder es macht ihm traurig seine Sünde, also seine Sünde macht ihm traurig, dann ist er ein Mumin. Also wer sich über seine gute Tat freut und ist traurig ist wegen seiner Sünde, dann ist er ein Mu'min. Und wie muss das Baqi ibn Mukhallad von einem Mann, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam hörte, er sagte, der klare Iman ist, wenn du etwas Schlechtes tust oder wenn du ungerecht zu einem bist, das heißt dein Sklave oder jemand von den Menschen, dann fastest du oder spendest du oder bist dann gütig. Ja, der Hadith ist bei Musnad Baqi ibn Mukhallad und es ist Munqata Allahu anhu. Und für Musnad Imam Ahmad von Abi Sa'id radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte, Al-Mu'minuna fi dunya ala thalathati ajza. Die Mu'minin in Dunya sind in drei Gruppen. Diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben und nicht zweifeln und Jihad fi sabilillah mit ihrem Geld und ihr Leben ausführen. Und derjenige, über den die Menschen ihre Gelder und ihr Leben anvertrauen. Und derjenige, der nahe an Geiz war, er war fast geizig, der wollte was nehmen, yani, und er ließ es für Allah Azza wa Jalla. Okay? Und bei Muslim, Imam Ahmad auch, von Amr ibn Abasa, er sagte, ich sagte, ja Rasulallah, was ist der Islam? Er sagt, das schöne Reden und dass du die Speisen speist. Dann sagte ich, was ist der Iman? Er sagt, die Geduld und das Vergeben oder das Gute benehmen. Er sagte, welche der Arten des Islams ist am besten oder welcher Islam ist am besten? Was ist vom Islam am besten? Er sagte, derjenige, der die Muslime vor seiner Zunge und seiner Hand hütet. Ich sagte, welcher Iman ist am besten? Was für ein Iman ist am besten? Er sagte, ein schöner Chuluk, yani Charakter. Und Hassan al-Basri deutete auf Sabr und Samaha, ja, Sabr und milde zu sein, yani. Dann sagte, Sabr am Maharimillah, dass du geduldig bist von Allahs Verbote, yani, dass du die Geduld hast von Allahs Verboten fern zu bleiben. Und Samaha, die Milde, durch das Ausführen der Pflichten Allahs subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Okay? Und von Tirmidhi und andere, von Aisha radiallahu anha, von Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dass er sagte, أكملوا المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Die am vollständigsten Iman haben von den Mu'minin ist derjenige, der am besten Chuluk hat, der am besten Charakter, beste Benehmen hat. Es überlieferte auch Abu Dawud und andere von Hadith von Abu Huraira und Al-Bazzar in seinem Musnad von Hadith Abdullah ibn Muawiyah von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, drei Sachen, wer sie tut, dann hat er den Geschmack des Imans gekostet. Ja? Wer Allah alleine die Ibadah gebet, dient, dass er La ilaha illahu, dass nur einen Gott außer ihm, dass es keinen Gott außer ihm gibt, und die Zakat seines Geldes ja, mit Zufriedenheit gibt, jedes Jahr. Okay, also und dann erwähnte in den Hadith und am Ende steht, dann sagte ein Mann, und wie soll der Mensch sich selbst läutern, ja Rasulallah, er sagte, dass er weiß, dass Allah mit ihm ist, wo immer er sein möge. Okay? Dass er weiß, dass Allah mit ihm ist, wo immer er sein möge. Und das ist Sahihain von Abdullah ibn Umar, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, die Scham ist von Iman. Und Imam Ahmad und Imam Majah überlieferten von Hadith von Al-Bad ibn Sariya von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, der Mu'min ist wie ein Kamel. Egal wo er geführt ist, lässt er sich führen. Yani von Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innama al-mu'minuna ikhwa. Die Gläubigen sind Geschwister, so versöhnt zwischen oder stiftet Frieden zwischen eure Geschwister. Und für Sahihin von Nu'man ibn Bashir von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, ein Beispiel für die Gläubigen in ihrer Liebe, Solidarität und in Liebe, Barmherzigkeit und Solidarität zueinander, ist wie der eine Körper. Wenn ein Teil davon, wenn ein Gliedmaß davon leidet, dann leidet, dann folgt ihm der Rest des Körpers mit Schlaflosigkeit und Fieber. Oder mit Fieber und Schlaflosigkeit. Okay? Und in der Überlieferung von Muslim, die Mu'minin, die Gläubigen, sind wie eine Person, wie ein einziger Mann. Und in der Überlieferung auch, und in einer anderen Überlieferung auch, die Muslime sind wie ein einziger Mann. Wenn sein Auge leidet, leidet er vollkommen. Yani alles, was in ihm ist, dann leidet. Und wenn sein Kopf leidet, leidet auch sein Körper dafür. Okay? Für Sahihain von Abi Musa, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, der Mu'min, für den Mu'min ist wie die Mauer. Die hält sich selbst zusammen, yani die hält sich durch fest zusammen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbund zwischen seine Finger. Okay. Und für Muslim, der Imam Ahmad von Sahl ibn Sa'd von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, der Mu'min zwischen die Leute des Imans ist wie die Stufe oder wie ja die Stufe von Kopf von den restlichen Körper. Die Stufe des Kopfes von den restlichen Körper. Wenn der Mu'min leidet für die Leute des Imans, yani für die anderen Gläubigen, so wie der restliche Körper leidet für den Kopf. Yani er leidet für sie und sie leiden für ihn. Und für Sunan Abu Dawud von Abu Hurairah radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, der Gläubige ist der Spiegel des Gläubigen. Der Gläubige ist der Bruder des Gläubigen. Er hält sein Leid von ihm zurück, yani tut ihm nichts Schlechtes. Okay? Und er umgibt ihn oder beschützt ihn von hinter ihm. Okay? Und für Sahihain von Anas radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, so sagte, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Sagt, bei Allah, derjenige ist kein Gläubiger. Bei Allah, derjenige ist kein Gläubiger. Bei Allah, derjenige ist kein Gläubiger. Sagten, wer, ja Rasulullah, wer ist das? Er sagte, derjenige, der sein Leid nicht von seinem Nachbar zurückhält. Okay? Der yani ist immer wieder sein Nachbar stört, immer wieder sein Nachbar Leid zufügt. Okay? Und Al-Hakim überlieferte von Hadith ibn Abbas von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, لَيْسَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَشْبَعْ وَجَارُهُ جَائِعْ. Es ist kein Mu'min, oder der Mu'min ist nicht derjenige, der mit vollem Bauch, der satt ist, während sein Nachbar was hungrig ist. Und Imam Ahmad al-Tirmidhi überlieferte von Hadith von Sahl ibn Ma'ad al-Juhni, von seinem Vater, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, wer für Allah gibt und für Allah zurückhält, für Allah liebt und für Allah hasst. Und Imam Ahmad fügte noch hinzu, wer für Allah verheiratet oder heiratet, dann hat er sein Iman vervollständigt. Und in der Überlieferung von Imam Ahmad, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde von dem besten Iman, er sagte, dass du für Allah liebst, für Allah hast und dass du deine Zunge beschäftigt in das Gedenken Allahs. Dann sagte er, was noch, ja Rasulullah? Er sagte, dass du für die Menschen liebst, was du für dich selbst liebst und für sie hast, was du für dich hast. Und in einer anderen Überlieferung, dass du was Gutes sagst oder schweigst. Und in Hadith, und in diesem Hadith ist, dass das viele Gedenken Allahs von was von dem besten Iman ist. Ebenso überliefert er, oder wurde überliefert von Hadith von Amr ibn al-Jamuh, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hat, dass er sagt, der Diener verdient den klaren Iman nicht, bis er für Allah lebt und für Allah hasst. Wenn er für Allah lebt und für Allah hasst, dann hat er die Loyalität von Allah verdient. Und er überlieferte auch von Hadith al-Barra ibn Azif von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, der festeste Halt im Iman ist, dass du für Allah lebst und für Allah hast. Und Ibn Abbas sagte, liebe für Allah und hasse für Allah und sei loyal für Allah und fange für Allah an, denn damit nur dadurch wird die Loyalität von Allah Azzawajal und die Dienerschaft zu Allah Azzawajal gewährt. Und kein Diener oder ein Diener wird den Geschmack des Imans nicht kosten, selbst wenn sein Gebet und sein Fasten viel ist, bis er so ist. Und die Brüderlichkeit zwischen den Menschen wurde jetzt wegen der Angelegenheiten der Dunya. Und dies nutzt ihre Leute gar nichts. Dies überlieferte Ibn Jarir al-Tabari und Muhammad bin Nasr al-Maruzi. Wir hören inshallah damit auf, bevor die Internetverbindung aufhört. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khair.